Die Fotoausstellung zum 8. Kongress des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas, die Sonne und allerlei Getreide und Früchte, wurde am 1. Dezember im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eröffnet. Daran nahmen die Funktionäre des betreffenden Bereiches, die Mitarbeiter und Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas und die Werktätigen der Landwirtschaft in der Stadt Pyongyang teil.